1 Live. 4 Sommerpause mit Mike Litt. Einen schönen guten Abend, ich begrüße euch ganz herzlich. Klaus Vier macht Urlaub, das sagt schon der Titel der Show und ich hoffe, es geht ihm gut. Ich hoffe, er ist irgendwo, wo es besonders schön ist und wo es nicht schneit. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt hier einen Track, der heißt Snow. Es geht um Schnee, um welche Art von Schnee auch immer. Damit herzlich willkommen hier an diesem Sonntagabend. Seba vom Hospitality-Label mit Snow. Ihr hört 4 Sommerpause in 1 live und das gerade, wie gesagt, Musik von Seba. Snow heißt der Titel und ist auf der ziemlich frischen Compilation des Hospitality-Labels. Sick Music heißt diese Compilation und für mich ist dieser Track grandios. Ich hatte ihn eben eingeleitet mit Worten zu Klaus Viers Urlaub, dass ich ihm wünsche, dass er keinen Schnee hat. Dass er gutes Wetter hat, er ist ja als Wanderfreund bekannt, also gutes Wetter für Klaus. Der Sommer an sich, man sollte eigentlich nicht so viel über das Wetter reden, ist ja ein bisschen durchwachsen. Er fing aber sehr gut an und für mich war die erste Sommerplatte dieses Jahres, oder die ich als solche richtig wahrgenommen habe, diese hier, Sky and Sand von Paul Kalkbrenner. Und die hört ihr jetzt hier. Rest. You will find me in the place I know the best. Dance and shout then, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon. Ihr hört 4 Sommerpause, die Uhrzeit ist 22.18 Uhr und im Hintergrund ein Track von einem Mann aus dem Sektor. Er heißt André Homme, hatte ein Release bereits in diesem Jahr auf dem New Yorker Objectivity Label. Marashi hieß die Nummer und diese hier heißt, da muss ich immer genau hingucken, Hakunyo. Hakunyo und ist erschienen auf Plastic City. We'll be right back. Eine Minute nach 10:30 A40 Essen Richtung Venlo zwischen Duisburg-Häfen und Duisburg-Rheinhausen. 2 Kilometer Stau, da hat es einen Unfall gegeben und der mittlere Fahrstreifen ist blockiert. Die A40 Duisburg Richtung Essen ist zwischen Essen-Frohnhausen und Holsterhausen weiter gesperrt. Bis Dienstag wird da gebaut und Umleitungen sind eingerichtet. Auf der A44 Kassel Richtung Dortmund fährt zwischen Marsberg und Geseke gerade ein dicker Schwertransport, der nicht überholt werden kann. Und auf der A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf zwischen Wuppertal-Fachersbeck und Sonnborner Kreuz staut es sich auf 1 Kilometer Länge an einer Baustelle. Eins live. 4 Sommerpause mit Mike Litt. Ganz genau. Und ich möchte noch mal kurz sagen, was ihr eben vor der Stauschau gehört habt. Da war einmal ein House-Track mit einer sehr prägnanten Flöte. Flut Olenza hieß die Nummer und ist von Francesco Bonora. Wirklich ein schöner Sommertune. Und dann gerade haben wir eben noch gehört The Verve mit dem Stück Judas von ihrem 4. Album, das auch Fourth betitelt war. Ist vor ungefähr einem Jahr, etwas weniger erschienen, im Herbst 2008 und ist, weitestgehend untergegangen. Leider, wie ich finde. Ich fand es wirklich richtig schön und der Grund, warum ich es eben gespielt habe, hat natürlich auch wieder mit dem Wetter zu tun. Vor einer guten Stunde ungefähr, da habt ihr vielleicht auch den Himmel gesehen, auf jeden Fall so im Bereich zwischen Ruhrgebiet und Köln. Da kann ich sagen, war es ein wunderbarer Anblick. Ein ganz, ganz sanftes Blau und fantastische Wolken und es sah aus wie gemalt. Und da musste ich an dieses Album denken, denn das Cover von The Verve, Album Nummer 4, hat so ein schönes Himmelsbild, also man muss schon sagen, Himmelspanorama, wunderschön und genauso schön wie die Wolken und diese Leichtigkeit, die man da meint zu sehen, klingt auch der Track, den ich gerade gespielt habe, Judas nämlich. Ich habe jetzt eigentlich nichts mehr zum Wetter zu sagen, außer dass wir jetzt vielleicht irgendwie versuchen, uns schon ein bisschen auf die karibischen Temperaturen einzustimmen, die jetzt in den nächsten Tagen auf uns zukommen soll. Es soll ja richtig schwül werden. Und deswegen gibt es jetzt hier von Sister Gracie eine Reggae-Nummer, beziehungsweise eine Dub-Nummer. Und der Track heißt Yadi Dub von Sister Gracie. But I am not afraid. You come with your evil last plan to overthrow this woman. I'm really not afraid, 'cause Jaja, Jaja has got the whole wide world in his hands. So go no, no, Mr. Wicked Man, Levi, you wicked man. You can't push I over, I'm like a burning fire. Levi, you old vampire, you're trying to get on ski. But I am not afraid. Leave me, you old vampire, trying to get on ski. But I am not afraid, I'm like a burning fire. Leave me, you old vampire. No, no, no, no, no, no, no. Leave me. You come with your evil lust plans to overthrow this woman, but Jaja got the whole wide world. He's got the whole world in his hands. Go now, now, now, Mr. Wicked Man, Levi, you wicked man. Leave me, you wicked man. So you can't push I over, I'm like a burning fire. Leave me, you old vampire. Leave me, you old vampire, I'm like a burning fire. Leave me. Ihr hört Vier Sommerpause in 1 live und das hier gerade ein schöner Dubstep-Track von AdKey2. Dragonfly heißt die Nummer und ich ziehe das in dieser Stunde durch. Ich werde auch weiterhin übers Wetter reden oder über Dinge, die mit dem Wetter zusammenhängen. Eigentlich macht man das nur, wenn einem nichts Besseres einfällt, aber heute ist so ein Tag. Ich meine, ich könnte euch auch was anderes erzählen, aber es geht nun mal ums Wetter. Kirschen. Mein Nachbar hat ein paar tolle Kirschbäume und schenkt mir immer schalenweise Kirschen. Und deswegen gibt es jetzt ein Stück über diesen Kirschbaum. Blooming Cherry Tree heißt diese Nummer und ist von Ilja Mosolov. Das war der Blooming Cherry Tree von Ilja Mosolow hier in 1 Live 4's Sommerpause, heute mit Mike Litt und Tom Breu. Nachher noch, ab Mitternacht wird er euch einen Plan B-Mix präsentieren. Es lag sicherlich nicht am Wetter, dass an diesem Wochenende nicht gefeiert wurde. 20-jähriges Jubiläum wäre zu feiern gewesen, nämlich der Love Parade. Am Samstag vor 20 Jahren fand die erste statt mit ein paar Leuten, dann hat sich das gesteigert, dann ist es teilweise wirklich in Verruf geraten und die Leute haben gesagt, Love Parade ist Kommerz. Wie auch immer, es sollte eigentlich eine geben im Ruhrgebiet an diesem Wochenende, was immer man davon hält, ist aber ausgefallen, weil die Stadt Bochum da einfach nicht mit klargekommen ist, beziehungsweise auch gar nicht hätte damit klarkommen können, weil die Straßen einfach nicht breit genug sind und vor allen Dingen nicht gerade genug, um da so eine Parade zu feiern. In Bochum hatte man sich nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg ganz bewusst entschieden, keine geraden Straßen mehr anzulegen in der Innenstadt, damit niemals wieder marschiert werden kann. Nichtsdestotrotz, Love Parade, 20-jähriges Jubiläum ins Wasser gefallen, aber eine kleine Gedenkminute oder eine Reihe von Gedenkminuten wollen wir trotzdem einlegen für dieses Festival, das Deutschland auf der ganzen Welt berühmt gemacht hat. Und zwar mit Born Slippy, dem Track von Underworld. Underworld, die auch im vergangenen Jahr in Dortmund bei der Love Parade aufgetreten sind und dann natürlich auch Born Slippy gebracht haben, allerdings nicht in dieser Version. Das ist hier von der Original-Single aus dem Jahr 1996, der Deep Pen Remix. Und der läuft bis zu den Infos um 23 Uhr hier in 4's Sommerpause. We'll be right back. Live. Infos. Mit Martin Günther um 23 Uhr. Porsche berät über Milliardenangebote. Riesiges Autolager bei Rom steht in Flammen. Und das Wetter bringt eine schwülwarme Woche. Die Eigentümerfamilien von Porsche haben bei einem Treffen in Salzburg über die Zukunft des verschuldeten Sportwagenherstellers beraten. Möglicherweise soll nun schon im Laufe der Woche eine Entscheidung fallen. Porsche hat milliardenschwere Angebote des Emirats Katar und von VW vorliegen. Auch bei Opel rückt angeblich eine Entscheidung näher. Im Übernahmewettstreit mit dem österreichischen Zulieferer Magna soll der belgische Finanzinvestor RHJ sein Angebot aufgebessert haben. In den USA sorgen neue Berichte über umstrittene CIA-Methoden für Schlagzeilen. Der ehemalige Vizepräsident Cheney soll ein Antiterrorprogramm des Geheimdienstes jahrelang vor dem Kongress verheimlicht haben. Vor allem die Demokraten fordern jetzt Aufklärung, was dieses Programm beinhaltet hat. Gleichzeitig überlegt der Justizminister, die brutalen Verhörmethoden der CIA durch einen Sonderermittler untersuchen zu lassen. Damit würde sich der Minister gegen die Linie von US-Präsident Obama stellen. Der lehnt es bisher ab, die umstrittenen CIA-Praktiken unter der Bush-Regierung juristisch zu prüfen. In der italienischen Hauptstadt Rom hält ein Großbrand die Feuerwehr in Atem. Im Süden der Stadt stehen in einem Lager über 1000 Autos in Flammen. Unter anderem sind von der Polizei beschlagnahmte Fahrzeuge darunter. Über Teilen von Rom hat sich eine dicke, schwarze Rauchwolke gebildet. Wie das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die deutsche Tennis-Nationalmannschaft hat ihr Viertelfinale im Davis Cup verloren. 2:3 gegen Titelverteidiger Spanien. Die Entscheidung fiel im Spiel Andreas Beck gegen Juan Carlos Ferrero. Der Spanier gewann klar in 3 Sätzen. Vorher hatte heute Philipp Kohlschreiber gegen Fernando Verdasco den 2:2 Ausgleich geschafft. Gereicht hat's trotzdem nicht. 1 live. Sektorwetter. Nachts kaum noch Schauer, es kühlt etwas ab auf 16 bis 10 Grad. Morgen erstmal viel Sonne, später ziehen von Süden Wolken nach NRW und es kann auch nass werden. In Aalen und Hennef bis 25 Grad, Krefeld kommt morgen auf bis zu 26. Auch im Rest der Woche ist neben ordentlich Sonne immer mal wieder ein Gewitter drin. Stauschau. Auf der A40 Essen Richtung Venlo zwischen Duisburg-Häfen und Duisburg-Rheinhausen hat es einen Unfall gegeben. 2 Kilometer Stau, der mittlere Fahrstreifen ist immer noch blockiert. Die A40 jetzt Duisburg Richtung Essen ist zwischen Essen-Frohnhausen und Holsterhausen wegen Bauarbeiten bis einschließlich Dienstag gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet. Und auf der A44 Kassel Richtung Dortmund fährt ein Schwertransport, der nicht überholt werden kann. Und zwar gerade zwischen Kreuz Wünnenberg-Haaren und Geseke. Eins live. 4 Sommerpause. Mit Mike Litt. Und ich begrüße euch herzlich zur 2. Stunde und die startet jetzt mit einem Track, der mich richtig umgehauen hat. Er stammt im Original von der Gruppe Varaika. Das ist ein Trio aus Hamburg, das von sich behauptet, irgendeine Mischung zwischen Afrobeat, Dub und House zu machen. Und das Stück King's Child hat im Original schon so viele grandiose Kritiken bekommen. Inzwischen gibt es aber auch noch einen Remix von Ricardo Villalobos und den finde ich persönlich ganz, ganz toll. Die Leute sind geteilter Meinung, die einen finden das Original besser, die anderen sagen, Ricardo Villalobos hat das Ding nochmal richtig aufgewertet. Ich glaube, beide Versionen sind spitze. Ich möchte euch aber hier die Ricardo Villalobos Version vorspielen von King's Child von Varaika. Thank you. Ihr hört 4 Sommerpause in 1 live mit Mike Litt und das war gerade Musik von Vareika, ein Trio aus Hamburg, Berlin und das Stück heißt King's Child. Es war allerdings hier der Remix von Ricardo Villalobos und ich finde, es ist absolut hypnotisierend, in den Bann ziehend und großen Respekt, wie Ricardo Villalobos da wirklich Jazz-Klänge verbunden hat mit seiner bekannten, sehr eigenwilligen Art von Rhythmik. Wunderschöner Track. Jarvis Cocker, der ehemalige Sänger von Pulp, der Britpop-Band, wenn man so will, die vor gut 10 Jahren noch ziemlich gut im Geschäft standen, hat mal wieder ein Soloalbum herausgebracht. Es klingt natürlich durch seine Stimme auch immer ein kleines bisschen wie Pulp, aber er gönnt sich auch immer wieder musikalische Eigenwilligkeiten. und hat auf diesem neuen Album, das er jetzt herausgebracht hat mit dem Titel Further Complications, sich den Luxus geleistet, neben dem normalen Vinyl, also mit A- und B-Seite, noch eine dritte Platte ins Cover zu stecken. Das ist Side 3 und die hat er ja schon äußerlich optisch aufgemacht wie eine alte Maxi-Single, so wie es die in den 80er Jahren zu kaufen gab. Maxi 45 steht drauf und darauf ist ein Disco-Song. Maxi-Singles stehen ja auch immer für eine gute Klangqualität und passen auch immer zu Disco, und zu Disco hatte Jarvis Cocker ja schon immer einen gewissen Hang. Und die Nummer heißt You're in My Eyes. Und jetzt bin ich gerade im Kopfhörer vors Mikro geknallt, weil ich mich umdrehen muss, jetzt zum Plattenspieler. Die hört ihr jetzt. You're in My Eyes, die Seite 3 vom Jarvis Cocker Album Further Complications. Disappear again. chance reflection that sparked you back to life. Like you'd just been to the bar for a little while, and you smiled, and there was nothing in your eyes like the silt in mine, making it hard to get around. I thought you'd gone, but all this time I've been carrying you around in my eyes. You're in my eyes. You're in my eyes. You're in my eyes. Kurz nach 11:30 auf der A2 Dortmund Richtung Hannover zwischen Bad Eisen und Rehren an einer Baustelle. 8 Kilometer Stau. Die A40 Duisburg Richtung Essen ist zwischen Essen-Frohnhausen und Essen-Holsterhausen noch bis Dienstag wegen Bauarbeiten dichter. Umleitungen sind eingerichtet. Und die A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf zwischen Wuppertal-Fackelsbeck und Sonnbonner Kreuz. 1 Kilometer Stau an einer Baustelle. Eins live. Vier Sommerpause mit Mike Litt. Und da habt ihr eben gehört, kurz vor der Stauschau, einen Track von Lawrence, Forever Anna hieß die Nummer. Und ich habe sie selber zum ersten Mal im Radio gehört, nachts bei den Kollegen von Radio 1 in Berlin. Ich bin Auto gefahren und war total begeistert und habe gedacht, wenn ich mal eine Chance habe, die im Radio zu spielen, dann spiele ich sie auf jeden Fall. Heute Abend war es soweit und möchte ein bisschen so in der Art auch weitermachen. Jetzt kommt nämlich ein Stück von Steve Buck. Steve Buck, der Chef vom Pokerflat Label, hat eine Nummer aufgenommen zusammen mit der Sängerin Virginia. Und das Stück heißt Trust in Me und ist ein schönes Liebeslied. Time. live. Fill me with trust. Ihr hört 4 Sommerpause und im Hintergrund klingt langsam aus New Frequency featuring Shara Nelson mit Go That Deep und das speziell im Skylark Remix. 23.43 Uhr ist die Zeit. In wenigen Minuten schlägt die Mitternachtsstunde und dann freue ich mich, dass hier mein Kollege Tom Breu aufschlagen wird im Studio. Er hat einen ganz speziellen Mix für euch vorbereitet, beziehungsweise den präsentiert er euch dann gleich. Und darüber werde ich auch mit ihm reden hier im Studio in wenigen Minuten schon. Vorher kommt ein Track von B-Complex und das ist die Nummer Beautiful Lies, ist erschienen auf der Hospitality Compilation, Sick Music vom Drum and Bass Label Hospitality. Beautiful Lies vom B-Complex hier in 4 Sommerpause. Ihr hört Fiers Sommerpause mit Mike Litt und Tom Breu im Hintergrund. Ich frage mich, was ich hier gerade angestellt habe, dass ich mich selber nicht hören kann. Moment. Ich weiß. Ich habe den falschen Mikrofonregler aufgehabt. Jetzt bin ich wieder da, Tom. Wahrscheinlich haben die Leute dich auch nicht gehört. Aber ich war zu hören, wenn auch schwach. Oder? Über mein Mikrofon vielleicht. Ich hoffe. Jetzt haben wir es ja im Griff. Das war gerade Beautiful Lies von B Complex. Ein Track, der auch erschienen ist auf der Compilation Sick Music vom englischen Drum and Bass Label Hospitality. Diese Stunde hier geht langsam zu Ende. Wir haben uns aber was besonders Schönes überlegt, um den Klaus würdig zu vertreten hier in seiner Sommerpause, wo immer er gerade ist, ob er wandert oder vielleicht Strand. Ja, man weiß es nicht. Man weiß es bei ihm nie. Er verrät auch nichts. Er schweigt wie ein Fuchs. Fest steht, wir haben gesagt, wir machen in den nächsten 3 Wochen die ersten beiden Stunden hier meinerseits. Und dann immer ab Mitternacht gibt es einen besonderen Mix von dir, Tom. Richtig. Wir zwei sind die Abgeordneten, um Klaus Vier, ich weiß nicht, ob man den würdig vertreten kann. Also das, glaube ich, geht gar nicht. Aber du hast schon dein Bestes gegeben jetzt. Ich werde es ab 12 machen. Grundsätzlich wird das wahrscheinlich so ein relativ gechillter, sommerlicher Mix. Ich weiß nicht, wie war das Wetter heute hier? Das Wetter war okay. Also es war jetzt noch kein Traum. Es soll jetzt in den nächsten Tagen richtig schwül werden. Aber es war heute in Ordnung. Weil ich war ja in Schweden übers Wochenende. Oh. Ich komme ja gerade erst vom Flughafen so reingeschneit. Ich habe schon gedacht, ich verpasse die Sendung. Aber hat gerade noch so geklappt. Und aus dem Grunde habe ich mir auch noch ein anderes Motto überlegt. Okay, nämlich für alle. Ja, weil Mike, du kennst es ja schon länger. Für mich ist es neu. Ich habe eine Fernbeziehung. So, deshalb war ich auch in Schweden. Und Sonntagabend ist dann so der Tag, wo man sich von seiner Süßen oder seinem Süßen, was auch immer, wieder trennen muss. Und das fühlt sich natürlich doof an. So, und dann kann man erstmal nicht schlafen. Irgendwie, man hat ein paar traurige Tage unter der Woche vor sich. Und für all die Leute, die sich auch heute Abend von ihrem Partner in irgendeiner Form zumindest für ein paar Tage trennen mussten, meinetwegen auch für die Leute, die sich komplett getrennt haben, suche ich heute noch ein paar Tracks raus, die so um das Thema Liebe gehen. Tom, du beeindruckst mich immer wieder. Geh deinen Weg, denn er ist gut. Danke. Dann spiele ich jetzt noch schnell 2 Nummern, bevor du hier gleich das Ruder übernimmst. Die erste ist hier von Infected Mushroom und heißt Smashing the Opponent. Wir freuen uns auf deinen Mix gleich, kurz nach Mitternacht. Tom Breu. Jo. Mit Martin Günther um Mitternacht. Weiterer Startversuch für Endeavour, US-Streit um geheimes Antiterrorprogramm und das Wetter am Vormittag meist sonnig. Die US-Raumfahrtbehörde NASA unternimmt in einer guten Stunde einen weiteren Startversuch für die Raumfähre Endeavour. Gestern war der Countdown abgebrochen worden, weil mehrere Blitze in die Startrampe einschlugen. Die Raumfähre ist daraufhin noch einmal kontrolliert worden und es scheint alles in Ordnung zu sein. Schon vor einem Monat waren 2 Startversuche wegen technischer Schwierigkeiten abgebrochen worden. An Bord der Endeavour sind 7 Astronauten. Sie sollen Technik zur Raumstation ISS bringen. Der ehemalige US-Vizepräsident Cheney soll jahrelang ein Antiterrorprogramm der CIA vor den zuständigen Kongressabgeordneten verheimlicht haben. Jetzt fordern vor allem die Demokraten Aufklärung über die Geheimdienstpraktiken. Aus Washington berichtet Klaus Kastan. Quelle der Vorwürfe ist der neue CIA-Direktor Leon Panetta, der von Präsident Obama zum Geheimdienstchef berufen wurde. Panetta soll das Programm sofort gestoppt haben. Unklar ist, was genau in dem Programm vorgesehen war. Dies unterliegt nach wie vor der Geheimhaltung. Fest steht jedoch, dass der Inhalt ausgesprochen brisant zu sein scheint. Auch republikanische Politiker kritisierten die Geheimhaltungspraxis von Ex-Vizepräsident Cheney. Allerdings warfen sie ihren demokratischen Kollegen vor, sie würden das Programm überbewerten und jetzt ein politisches Spielchen betreiben. Bei Porsche soll möglicherweise schon diese Woche über die Zukunft des angeschlagenen Sportwagenbauers entschieden werden. Die Eigentümerfamilien haben bei einem Treffen in Salzburg über die Milliardenangebote von VW und des Golfstaats Katar beraten. Auch bei Opel ist Bewegung in den Übernahmepoker gekommen. Der belgische Finanzinvestor RHJ hat sein Angebot nachgebessert und macht damit dem österreichischen Zulieferer Magna Konkurrenz. Bundesarbeitsminister Scholz von der SPD hat sich hinter die umstrittene Rentengarantie gestellt. Sie solle Panikmache und Unsicherheit eindämmen. Eine Rentenkürzung sei ohnehin auch ohne die Garantie unwahrscheinlich gewesen. Finanzminister Steinbrück, ebenfalls SPD, hatte kritisiert, dass die Regelung zulasten der jungen Generation gehen könne. Sie garantiert, dass die Renten auch bei fallenden Einkommen nicht sinken. Bisher waren die Renten an die Einkommensentwicklung gekoppelt. 1 Live. Sektorwetter. Im Osten von NRW kann es in der Nacht zuerst noch einige Schauer geben. Es kühlt auf 16 bis 10 Grad runter. Der Tag beginnt meistens sonnig. Aus Richtung Süden ziehen aber Wolken auf und bringen einige Schauer mit. In Viersen bis 25 Grad, in Bottrop und Bünde maximal 26. So warm bleibt auch der Rest der Woche, dabei aber relativ schwül mit einzelnen Schauern und Gewittern. Stauschau. A2 in Dortmund Richtung Hannover zwischen Bad Eilsen und Rehren. An einer Baustelle immer noch 6 Kilometer Stau. Da ist nur eine Spur frei. Die A40 Duisburg Richtung Essen ist zwischen Essen-Frohnhausen und Holsterhausen wegen Bauarbeiten bis Dienstag gesperrt. Da ist also gar keine Spur frei. Umleitungen sind eingerichtet. Und auf der A44 Kassel Richtung Dortmund ist zwischen Soest-Ost und dem Kreuz Werl ein Schwertransporter unterwegs, den ihr nicht überholen könnt. Live. Plan B mit Tom Breu. Sonntagnacht, kurz nach 12. Ihr seid alle noch wach, das ist gut so. Ich sag mal, was sagt man um die Uhrzeit? Schöne gute Nacht, schönen guten Abend, ist zu spät, würde ich sagen. Ich frage mal die Kollegen, die wissen auch nicht so recht. Guten Morgen, sagt man um die Uhrzeit. Mein Name habt ihr gerade auch schon gehört. Ich bin Tom Breu. Zusammen mit Mike Lipp, der Abgeordnete für die Klaus 4 Urlaubsvertretung. Ihr hört mich die nächsten 3 Wochen, jeweils von 0 bis 1, immer sonntags. Was genau ich hier mache und vor allem auch was genau ich heute mache, das erkläre ich gleich. Jetzt hören wir erstmal den ersten Track. Der kommt von den Crystal Fighters, heißt Ecstatic Truth und wurde von Renaissance Man geremixed. Bis gleich. Thank you. alone, born alone to be alone, will stand alone forever. Standing on the world alone, learning how to stand alone, and always to be alone, will be alone forever. We were born to be alone, everybody all alone, born alone to be alone, will stand alone forever. Standing on the world alone, learning how to stand alone, and always to be alone, will be alone forever. Mittlerweile ist es kurz nach 0 Uhr. Ihr hört immer noch 1 Live Plan B mit Tom Breu. Das bin ich, wie ihr vielleicht erraten habt. Ich versuche hier Klaus Vier in seinem Urlaub zu vertreten. Den hat er sich wohl verdient. Natürlich kann Klaus Vier niemand so wirklich ersetzen, aber Mike Litt und ich geben unser Bestes. Mike, habt ihr die letzten 2 Stunden gehört. Jetzt von 0 bis 1 bin ich dran. Im Hintergrund läuft noch eine Nummer, die habe ich vorhin schon angekündigt. Crystal Fighters heißt diese Band. Ist auch auf der neuen Kitsune Compilation drauf. Allerdings im Original. Ich habe da ein bisschen geguckt, noch einen super, super, super Remix gefunden, wie ich finde. Total die Sommernummer, die läuft jetzt gerade im Hintergrund. Gemacht hat sie Renaissance Man. Jo, jetzt geht's gleich weiter mit Gossip, der neuen Gossip-Single Love Long Distance. Und die ist die Nummer, wo ich eben meinte, ich versuche so ein paar Tracks für Verliebte rauszusuchen, die vielleicht eine Fernbeziehung haben und sich heute von ihrem Süßen trennen mussten. Bei mir war das so, ich war in Schweden, musste jetzt gerade zurückfliegen, sehe meine Freundin jetzt was länger nicht. Und für all die Leute hier Gossip Love Long Distance. Calling yourself Cause it had to be so complicated. Either way, I never stated I could use a little comforting. Love, long distances, texting me, trying my patience. I need more of those distances now. Join the fold. I lay and watch you sleep beneath the citrus sky. So sieht's aus. 20 nach 12 mittlerweile oder 20 nach Mitternacht. Klaus Vier ist im Sommerurlaub. Mike Litt und Tom Breu haben hier die Ruder übernommen. Sagt man die Ruder? Vielleicht auch nur das Ruder. Der Mike sitzt hier noch neben mir auf dem Gästeplatz und tippt die Playlist von seiner zweistündigen Sendung zwischen 10 und 12. Die ist natürlich schnellstmöglich im Netz. Ich werde meine Playlist auch nachreichen. Gerade eben im Hintergrund klingt noch aus Jack Pinati, Be The One im Amor Van Helden Remix. Und jetzt geht's weiter mit Michael Kleiss. So ein Sommerhit, kann man schon sagen, dieses Jahr. Allerdings nicht im Original, sondern im Remix, in einem Bootleg-Version. Einer Bootleg-Version. Genaueres dazu erzähle ich dann gleich noch. Habla con la luz. Sonntagnacht 1 Live Plan B mit Tom Breu. Ich habe gerade eben versprochen, noch ein bisschen was über diesen Track zu erzählen. Michael Kleiss im Moment in der Originalversion so eine Art Sommerhit auf allen minimaleren Dancefloors. Ich habe hier einen Remix aufgelegt. Remix kann man sagen, man könnte auch sagen Bootleg. Ich glaube, es ist nicht ganz offiziell rausgekommen, von zwei Jungs aus Österreich, nämlich DJ BeAware und Motopitch. Die haben den so ein bisschen auf Beilefunk getrimmt. Ich hoffe auch, manch Musikinteressierter unter euch hat das Original erkannt. Natürlich war Michael Kleiss nicht der, der dieses Flöten-Sample hier erfunden hat, sondern Timbaland und Magoo vor ein paar Jahren. Ja, so viel dazu. Weiter geht's wieder mit so einem Liebeslied. Mein Motto heute, ein Hoch auf alle Fernbeziehungen dieser Welt. Gar nicht so schlimm. Wir machen das Beste drauf. Wir machen einen drauf und das Beste draus. Weiter geht's nämlich mit Block Party, One More Chance. Block Party, die waren ja nicht so ganz zufrieden mit ihrem letzten Album. Also selbst musikalisch nicht, hat sich da noch nicht so gut verkauft. Und die wollen jetzt gleich, ist noch gar nicht so lange her, dass es rausgekommen ist, wollen aber gleich noch einen nachlegen. Der Track heißt One More Chance, wird auf der One More Chance EP auch erscheinen. Ja, und den mixe ich jetzt mal rein. Club. Schönen guten Morgen nochmal. Mein Name ist Tom Breu, ihr hört 1 Live. Die Sendung heißt 1 Live Plan B mit Tom Breu. Wie sollte es anders sein? Ich sag's auch gerne nochmal für alle, die gerade erst das Radio angemacht haben. Mike Litt und ich versuchen, Klaus 4 in seinem Urlaub zu vertreten. Mike Litt hat von 10 bis 12 gemacht und ich von 0 bis 1. Das geht auch noch die nächsten 3 Sonntage so. Ich mache hier so einen kleinen sommerlichen Mix, versuche ich zumindest, dass es sommerlich wird. Kommt ja immer drauf an, wie man es selber empfindet. Das Lied, das gerade zu Ende gegangen ist, war natürlich Simeon Mobile Disco. Audacity of Huge heißt der Song. Da gibt es mittlerweile 5, 6, 7 Remixe, unter anderem von Evan Pearson und Leuten in dieser Größenordnung. Die fand ich nicht so besonders. Ich habe lieber nochmal das Original gespielt. Im Hintergrund jetzt gerade reingemixt Major Lazer. Einer meiner absoluten Favorites im Moment. Der Song heißt Hold the Line. Major Lazer sind ja Diplo und Switch zusammen. Diplo eher so ein Beilefunk-Brasil-Typ.

44 ist es. Ihr hört immer noch die Sendung mit dem Namen 1 Live Plan B mit Tom Breu. Und die heißt so, weil ich Tom Breu bin. Ich stehe hier im Studio, versuche hier ein bisschen euch in die Nacht zu entlassen mit einem kleinen DJ-Mix. Was wir eben gehört haben, war The Faint. Der released ja mittlerweile hier in Deutschland auf Boys Noise Recordings. Das ist die zweite Single aus dem Album. Das, ich glaube, erschien sogar schon, wann erschien es denn? Anfang des Jahres oder sogar noch letztes Jahr. Da war auf jeden Fall, jetzt fängt hier schon wieder der Moby an zu singen. Na egal, ich erzähle weiter. Man muss ja auch ein bisschen Content rüberbringen, würde ich sagen. Ja, die zweite Single aus dem Faint-Album, da gibt es ganz tolle Mixe. Der hier war von Ten Snake. Die Nummer heißt übrigens Battle Hymn for the Children. Kann man, glaube ich, schon kaufen. Ist nicht mehr so exklusiv, fand ich aber um die Uhrzeit einfach angebracht. Jetzt im Hintergrund läuft Moby, habe ich gerade schon gesagt, Pale Horses. Das Moby-Album ist ja leider ein bisschen untergegangen, hat das irgendwie so vor sich hin produziert, dann auch auf einem eigenen Label rausgebracht. Fand ich auch im Original ehrlich gesagt nicht besonders gut, aber hier der Gibarato-Remix ist ein echter Kracher. Den gibt es jetzt so die nächsten paar Minuten für euch auf die Ohren. Look. Das bin ich. Wir haben leider schon 10 vor 1. Meine Sendung, meine erste Vier-Urlaubsvertretungssendung geht bald zu Ende. Ich habe noch 2 Nummern, schätze ich mal. 2 werden sich noch ausgehen. Ich sag noch mal kurz, auch die letzten 2. Wir hatten erst The Faint, Battle Hymn for the Children im Ten Snake Remix. Dann kam rein Moby, Pale Horses im Giborato Remix. Und jetzt, Leute, aufgepasst. Die nächste Nummer möchte ich euch echt ans Herz legen. Also ich weiß nicht, ich war in den letzten Jahren nicht unbedingt der größte Fan von Oliver Koletzki. War auch ein bisschen raus aus der ganzen Minimal-Ecke. Aber die Nummer, die er jetzt gemacht hat, hat auch mit Minimal gar nichts zu tun, ist Pop. Aber da geht einem echtes Herz auf. Also ich habe die gehört und dachte, yeah, Sommer, Sonne, gute Laune. Ich bin begeistert. Also mein absoluter Tipp für die nächsten Sommermonate noch. Oliver Koletzki, die Dame, die er featured, heißt, glaube ich, Fran. Hört man hier schon ein bisschen. Und die Nummer heißt Hypnotized. Check your style. Feel your vibes. We have a drink. Then go outside. Talk for a while. And then we kiss. And then we kiss. Und die Sendung mit diesem Namen, 1 Live Plan B mit Tom Breuer, ist leider auch schon zu Ende. Als Rausschmeißer habe ich hier einen Song außer der Reihe, hat nichts mit Elektronik zu tun, aber mit Sommer dafür, vielleicht auch mit Liebe, je nachdem, was man so macht, on the beach. Chris Rea, bis zu den Nachrichten noch. Ja, ich sag gute Nacht, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt, auch wieder von 0 bis 1 am Sonntag. Wenn ihr mir schreiben wollt, schreibt mir, ob ihr diese Oliver Kolecki-Nummer gerade auch so gut fandet oder sonst irgendwas. Ich bin raus, alles Gute. Time will blow away mystery.